Hallo liebe Fans der SC Zwiesel Fankurve sowie des SC Zwiesels. Mein Name ist Matthias Probst und ich bin der Administrator und zuständige Webhost der SC Zwiesel Fankurve. Und in diesem kleinen Update möchte ich mich persönlich zur Lage rund um das Projekt der SC Zwiesel Fankurve äußern. Vorweg muss erwähnt werden, dass ihr wahrscheinlich schon alle bemerkt habt, dass wir keinen neuen Content liefern, sprich euch keinen neuen Inhalt auf unserem Blog oder auf den sozialen Medien in den letzten Tagen zur Verfügung gestellt haben. Dies liegt vor allem an persönlichen Gründen, die ich hier leider nicht ausführen möchte, jedoch soll so viel gesagt werden, dass diese Gründe, vor allem auch schulische Gründe, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und diese Zeit kann ich leider jetzt nicht in die SC Zwiesel Fankurve stecken. Deshalb habe ich mir überlegt, eine kleine Pause einzulegen und für einige Zeit das Projekt SC Zwiesel Fankurve auf Eis zu legen. Nicht erschrecken, keine Angst, wir sind nicht für immer weg. Ich würde mal die Rückkehr auf höchstens oder den Verbleib der SC Zwiesel Fankurve auf höchstens einen Monat ansetzen, denn ich glaube, in einem Monat sieht die Lage hier schon wieder ganz anders aus und ich werde mich in einem Monat hoffentlich wieder mehr der SC Zwiesel Fankurve widmen können. Wir haben natürlich auch schon angekündigt, dass es ebenso einen Podcast geben wird, der in dieser Art und Weise, wie dieses Update hier gestaltet wird, natürlich hoffentlich auch mit Gästen und mit einem freudigeren Anlass wie mit diesem Update hier. Und ich werde mich auch in die Vorbereitung dieses Podcasts intensiv hineinsteigern und werde versuchen, euch somit das mir am bestmöglichsten oder das bestmöglichste Produkt zu liefern, das mir zu leisten imstande, dass ich zu leisten imstande bin, so sagt man das ja eigentlich. Und ich hoffe, ihr seid gespannt darauf. Ich bin selbst darauf gespannt. Und ich versuche auch, den Blog an sich nochmal neu zu gestalten und für euch ansprechender zu machen, denn aktuell bin ich auch nicht mit der Darstellungsweise, die wir auf WordPress.com haben, zufrieden und sehe da sehr viele Kleinigkeiten, die noch besser gemacht werden können. Ebenso werde ich unser Auftreten in den sozialen Medien noch einmal überdenken und das ein oder andere Logo, sei es unser normales Logo, was ich glaube ich noch nicht ändern werde, da ich von diesem sehr überzeugt bin und da auch sehr viel Arbeit reingesteckt habe. Aber ich werde auch einige Rubriken einführen und ja, vor allem für Rückblicke oder Vorschauen jeglicher Art werde ich ein Banner, sprich ein Logo anfertigen und hoffentlich werden diese mir gut gelingen. Ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Experte, was Bildbearbeitung angeht, jedoch habe ich schon einiges an Erfahrung gesammelt und hoffe, dass diese Erfahrung reicht, um euch ein paar anschauliche Bilder zu liefern. Und ebenso werde ich versuchen, unseren Flickr-Account nochmal neu zu gestalten. Wer nicht weiß, was Flickr ist, dabei handelt es sich um einen Bildanbietungsdienst. Also wir würden halt unsere Bilder meistens auf Flickr hochladen, damit ihr die dann alle dort ansehen könnt. Und ich bin schon am Überlegen, wie ich das auf YouTube mache. Da werde ich mir doch noch auch mal Gedanken darüber machen, wie ich das Ganze nochmal aufziehe. Und ich werde das Pferd vermutlich nochmal ganz neu von hinten spannen. Und ja, mehr bleibt mir eigentlich schon fast nicht zu sagen. Und ihr könnt natürlich auch auf Tumblr vorbeigucken. SC Zwiesel Fankurve, sprich szfankurve.tumblr.com. Und wie es in der Überschrift schon heißt, SC Zwiesel Fankurve, ich glaube kurz gefasst, dort veröffentlichen wir immer kleine News oder kleine Neuigkeiten, kleine Ankündigungen, die es nicht wirklich wert sind, ja, auf dem Blog zu erscheinen, da ja viele von euch unsere Beiträge über die sozialen Medien, vor allem Facebook, mitziehen und da möchten wir uns, glaube ich, ich hoffe, dass ich habe das noch in Erinnerung, bei den 71 Likes bedanken. Kann auch sein, dass es schon 72 sind. Auch wenn wir wieder von der Pause zurück sind, hoffe ich natürlich und verfolge ich das Ziel, die 100 Likes anzustreben und auch viel dafür zu geben, denn es ist mir schon sehr wichtig, dass viele Leute von der SC Zwiesel Fankurve mitbekommen und ich bin zufrieden mit dieser Zahl, die wir bisher erreicht haben, aber ich würde mir wünschen, dass noch mehr von euch kommt, sprich, dass ihr auch mal einen Kommentar zu irgendeinem Blog-Eintrag oder sei es zu einem Podcast schreibt und mir mitteilt, wie euch dieser Beitrag gefallen hat. Und ich bin auch ein Mensch, wenn hier Lob kommt, ja, dann sage ich, ja gut, gefällt mir, aber mir ist oft schon, ja, nicht die negative Kritik, sondern positive Kritik. Kann auch negativ gemeint sein, aber konstruktive Kritik wichtig. Denn ich versuche mich immer, auch vor allem hier auf diesem Themengebiet zu verbessern und sehe mich noch lange nicht am Ziel. Und deshalb hoffe ich einfach, dass ihr auch ein paar Tipps habt. Vor allem hier beim Podcast zum Beispiel, wenn ich diesen dann starten werde. Ich versuche nämlich immer, mich selbst im redegewandten Hochdeutsch zu trainieren. Wie man natürlich weiß, spreche ich Bayerisch, denn ich komme ja aus Zwiesel. Und es ist für mich auch manchmal ein bisschen schwer, in Hochdeutsch zu reden. Jedoch klappt das, wie ich finde, eigentlich ganz gut. Manche sagen, ich höre mich ein bisschen komisch an, aber ich glaube, wenn man sich das öfters anhört, dann vergeht dieser komische Gedanke beim Zuhören. Ich versuche auch, einen guten Wortschatz zu präsentieren und mich nicht immer zu wiederholen. Ebenso ist es ja ein Anliegen von mir, nicht immer Moment zu sagen. Also solche Füllwörter versuche ich meistens zu vermeiden, beziehungsweise dann einzubauen, wenn sie kurz, wie hier eben, kurz und bündig sind und nicht gerade die große Zeitspanne überdauern. Ja, das, glaube ich, war dann auch schon alles, was ich zu sagen habe. Ich habe YouTube angesprochen, ich habe den Podcast angesprochen, nochmal das Design, ja. Und ich hoffe eben, dass ihr auch ein paar Ideen vielleicht bringt, was ich noch alles bringen könnte. Ein paar Ideen schweben mir schon vor, ein paar neue Formate hier für unseren Blog. Und ja, es ist natürlich wieder, man muss auch bedenken, der SC Zwiesel ist eine Mannschaft in der Bezirksliga. Es ist jetzt nicht eine Mannschaft wie eine Mannschaft in der Bundesliga, wo man so viel eigentlich drüber berichten könnte, weil die immer irgendwo ein Spiel haben. Und natürlich ist auch die Newsgestaltung für den SC Zwiesel ein bisschen undurchsichtig. Und für mich ist es oft schon schwer, an News zu kommen. Eine neue News zum Beispiel ist noch, dass uns Matthias Niedermeyer, der Hunter vor einem Sturm, leider diese Saison verlassen wird. Und ich plane da auch in irgendeiner Weise nochmals ihn ein gutes Licht zu rücken und ihm die Möglichkeit zu geben, durch die SC Zwiesel Fankurve mit den Fans nochmal in Kontakt zu treten, sei es mit einem Interview oder ja, da muss ich erst noch gucken, was ich da mache. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass sowas gelingen wird, denn ich finde, dass Matthias Niedermeyer hat es verdient, einen würdigen Abschied vom SC Zwiesel zu bekommen. Er wechselt ja zum ersten FC Bad Kötzting, ein Verein, der höherklassig spielt, und man kann es ihm, glaube ich, nicht vorwerfen, unserem Hunter, dass er den Verein verlässt. Jedoch hoffe ich, dass die Fans ihm nicht böse sind, denn er ist eh schon sehr, sehr lang geblieben und wie ich von verschiedenen Quellen mitbekommen habe, sind schon öfters Angebote für ihn vorgelegt worden beim SC Zwiesel, und es war ein Wunder, dass er überhaupt noch so lange geblieben ist. Aber irgendwann kommt auch mal die Zeit, da muss man sich anders orientieren, und an seiner Stelle muss man sich eben höherklassig orientieren, und ich möchte ihm dazu im Namen auch, ich hoffe vieler Fans und vor allem im Namen der SC Zwiesel Fankurve, aber auch persönlich möchte ich ihm zu diesem Schritt gratulieren und hoffe, dass er beim ersten FC Bad Kötzting schnell Anschluss findet und sich hoffentlich schnell einen Stammplatz ergattern kann und hoffentlich viele Tore für diese Mannschaft erzielen kann. Und wenn man aktuell auf die Torjägerliste sieht, ist er ja sehr, sehr weit vorne in der Bezirksliga Ost, und hoffentlich holt er sich auch noch die mehr oder weniger als Torjägerkanone zu bezeichnenden ersten Platz, und hoffentlich schießt er noch viele entscheidende Tore für den SC Zwiesel. Gut, ja, dann habe ich aber wirklich alles angesprochen in gut und knapp 10 Minuten, und ich hoffe, euch hat dieses Update mir gut gefallen. An dieser Stelle ist das vielleicht nicht das richtige Wort. Informativ auch, ja, ich hoffe, ihr bleibt auf jeden Fall der SC Zwiesel Fankurve treu. Und demnächst, sprich in einem Monat, kann aber auch schon in 4 Wochen ist ein Monat, kann aber auch schon in 3, 2 oder sogar eine Woche sein, je nachdem, wie ich mit dem ganzen Zeug hier fertig werde. Aber ich versuche auf jeden Fall nochmal neuen Content nachzuliefern und ein paar und abwechslungsreiche Rubriken anzubieten. Ebenso möchte ich noch mehr auf unser Stadion und auf unser Jahresstadion eingehen. Und ich muss da noch gucken, vielleicht kann ich da irgendwie ein Treffen arrangieren, dass ich dort Fotos machen kann, wenn keine Fans da sind oder noch Spiel oder irgendwie sowas. Da muss ich mich nochmal umhören, ob sowas im Bereich des Möglichen liegt. Gut, das war's dann aber schlussendlich von mir. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Montagnachmittag. Heute scheint ja wieder zum Glück mal die Sonne. Und ich hoffe, auch die nächsten Wochen werden schön für euch sein. Und ja, wir hören bzw. lesen uns beim nächsten Blog-Eintrag oder beim nächsten Posting auf einem der sozialen Medien. Und bis dahin könnt ihr uns bei Twitter folgen, sowie bei Facebook, bei app.net und wo auch immer ihr wollt. Zum Beispiel noch auf YouTube. Alles unter dem Namen SCZ-Fankurve. Alles in einem Wort, kein Leerzeichen, alle zusammengeschrieben. Und falls ihr noch von mir persönlich Blog-Einträge lesen wollt, könnt ihr meinen persönlichen Blog besuchen. Den findet ihr auf probstblog.wordpress.com. Dort schreibe ich über verschiedenste Themen, zum Beispiel Medien, Filme oder was mir auch gerade in den Kopf kommt. Ja, das war's zu mir. Und ich hoffe, ihr bleibt der SCZ-Fankurve treu. Und nun war es das schon mit diesem Update. Falls euch das Update ja gefallen hat oder ihr für eine baldige Rückkehr der SCZ-Fankurve seid, lasst es uns wissen. Auf den sozialen Medien könnt ihr gerne euren Kommentar darunter verewigen. Ihr könnt gerne euren Kommentar loswerden und mit uns in Verbindung treten. Ebenso sind vor allem viele gefällt mir erwünscht und ja, ich freue mich immer wieder, wenn jemand auf den kleinen gefällt mir Knopf vor allem auf Facebook drückt. Für euch ist es vielleicht, ja, hier hast du einen gefällt mir, weil ich finde diesen Inhalt relativ gut. Aber ich freue mich da immer, weil das ist für mich sowas wie eine Annahme, dass ich hier gute Arbeit leiste. Und es macht mir persönlich auch sehr viel Spaß, mich um die SC Zwiesel Fankurve zu kümmern. Und der SC Zwiesel ist ja, wie man bekanntlich weiß, mein absoluter Lieblingsverein. Und da fällt mir gerade noch was ein, dass ich ja der SC Zwiesel Fankurve in einer unsicheren Position mit vor allem nun mehr oder weniger erneuerten Kader im fast schon negativen Sinne befindet, werde ich auch noch die Mission Klassenerhalt planen, sprich eine kleine Social Network Aktion, an der sich viele Leute beteiligen können und somit möchte ich auch versuchen, viele Leute ins Stadion zu bekommen, denn es ist immer wieder genauso wie hier. Wenn jemand auf Gefällt mir drückt, gibt dir das neue Motivation und wenn viele Leute im Stadion sind und klatschen und dich anfeuern, bist du natürlich als Spieler auf dem Platz wieder in einer ganz anderen Gefühlslage, denn es sind einfach Leute da, denen es nicht egal ist, was du machst, denen es nicht egal ist, ob deine Mannschaft verliert oder nicht. Und weiß Gott, auch wenn sie mal verliert, die Fans stehen meistens immer noch hinter dir. Und ich glaube, das würde vielen der SC Zwiesel Spieler nochmal Rückhalt geben und nochmal wirklich Power geben, damit sie in den letzten Spielen alles geben können. Also, man sieht sich dann im Stadion, hoffentlich. Und ich bin auf jeden Fall die nächsten Spiele privat anwesend, nicht unbedingt im Namen der SC Zwiesel Fankurve, aber ein paar Videos, glaube ich, werde ich dann schon drehen oder ein paar Fotos, je nachdem, was sich ergibt und wie dies mein Zeitplan zulässt. Ich hoffe natürlich, ihr werdet alle vor Ort sein, um die Spiele des SC Zwiesels anzufeuern, denn um die geht es ja primär, nicht um die Anwesenheit der SC Zwiesel Fankurve, nein, sondern damit ihr als Fans des SC Zwiesel da seid und dem Verein die Daumen drückt und die Spieler unterstützt. Genau, das sind eigentlich die wichtigsten Sachen, die ihr in unserer Abwesenheit zu erledigen habt. Zu den Spielen zu gehen und die Mannschaft anzufeuern. Gut, aber das war es nun wirklich mit diesem Update. Am 5.5.2014. Und ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche, ein paar schöne Wochen, bis wir wieder da sind. Und ja, dann beginnt es, das große Projekt. SC Zwiesel Fankurve 2.0. Bis dahin. Haut rein, Leute. Man sieht sich, man hört sich beim nächsten Podcast, beim nächsten Blog-Eintrag. Ich bin Matthias Probst und ich sage dann Tschüss, bis dann.